Kundgabe 6125. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.12.1954. Abwehrwille gegen Wahrheit, in Klammern Bibel. In welcher Not befinden sich die Menschen auf Erden, dass sie unzugänglich sind der Wahrheit aus Gott? Sie können nur in der Wahrheit ihr Heil finden und wehren sich dagegen, die Wahrheit anzunehmen. Sie setzen ihr einen überaus starken Abwehrwillen entgegen, weil sie gefangen sind im Irrtum und in der Lüge. Nur die reine Wahrheit könnte ihnen Licht geben, und die Menschen verschließen sich ihr und können doch nicht gezwungen werden zum Aufgeben ihres Widerstandes. Es ist dies ein Beweis, dass der Gegner Gottes große Macht hat über die Menschen und besonders in der Zeit des Endes. Es ist ein Beweis, dass das Himmelreich Gewalt leidet. Und wer es an sich reißen will, der muss Gewalt anwenden. Er muss einen gewaltsamen Schritt tun und die Löse vollziehen von allem Falschen, Unwahren. Er muss auch bereit sein, sein Wissen hinzugeben, wenn er die reine Wahrheit erhalten will. Er muss vor allem die Wahrheit begehren mit allen seinen Sinnen. Dann widersteht er dem Gegner Gottes, und dann ist dessen Macht gebrochen. Wer gibt euch Menschen die Garantie, dass das Alte, Übernommene der Wahrheit entspricht? Warum haltet ihr so fest an dem, was menschliches Unvermögen entartet wiedergibt, und gedenket nicht der Worte, die der Herr selbst auf Erden gesprochen hat? Und seine Worte werden wahrlich recht verstanden werden können, wenn nicht nur der Verstand, sondern auch das Herz darüber nachdenkt. Seine Worte können wohl auch missdeutet werden. Sie werden aber immer auch die Bedeutung zulassen, die der reinen Wahrheit entspricht. Anders aber die Worte, die menschlich dem reinen Evangelium Jesu Christi hinzugefügt wurden. Denn menschlich gesprochene Worte legen sich fest in ihrem Sinn. Und menschlich gesprochene Worte sind es, die zu großen Irrungen und Wirrungen führen und geführt haben, die aber den Worten des Herrn gleichgestellt wurden und doch nur dann gleichberechtigt sind, wenn sie unmittelbares Wirken des göttlichen Geistes waren. Solche Worte aber stimmen voll und ganz mit dem Wort des Herrn überein. Ihr könnet euch selbst keinen größeren Schaden zufügen, als so ihr euch festleget in Worten, die Menschliches allzu menschlich behandeln. Ihr müsstet wissen, dass der Geist der Entsprechung zur Zeit des Erdenwandels Jesu Christi weit mehr herrschte als heute, dass aber darum auch die Menschen einander verstanden, weil sie fast alle den Schlüssel der Entsprechungen kannten und darum auch zuweilen bildliche Vergleiche angewandt wurden, die aber von den Menschen in späterer Zeit wortgemäß ausgelegt wurden. So wie ihr aber das Wort des Herrn selbst in jeder Zweifelsfrage dagegen setzet, werdet ihr auch den Sinn bildlicher Vergleiche verstehen. Doch niemals dürfet ihr diese dem Wort des Herrn voranstellen. Er brachte euch Menschen die reine Lehre. Er gab euch Aufschluss und sein Wort ist noch rein erhalten geblieben, nur oft auch missverstanden. Doch nicht so ist es mit den Worten, die seinem reinen Evangelium hinzugefügt wurden, denn diese blieben nicht unverändert, und Menschenwille ersetzte zuweilen Geisteswirken durch Verstandesdenken. Und es brachte dies fast unmerkliche Abänderungen zuwege, die aber vollauf genügen, Verwirrung zu stiften, irrige Lehren entstehen zu lassen, die wahrlich eine große Gefahr sind für die noch geistig blinde Menschheit. Und auch das ist ein Anlass, dass Gott sich immer wieder von Neuem den Menschen kundgibt, dass er, als die ewige Wahrheit, immer wieder die Wahrheit zur Erde leitet, dass er sein Evangelium in aller Reinheit denen vermittelt, die im Verlangen nach der Wahrheit ihn darum bitten und bereit sind, die Wahrheit zu verbreiten. Immer zwar vermittelte der Geist Gottes seinen Dienern die reine Wahrheit, doch immer wieder werden Verstandesmenschen das Wirken des Geistes aufheben, weil den Menschen der freie Wille gegeben ist. der auch dann nicht von Gott angetastet wird, so er sich, durch seinen Gegner veranlasst, an der reinen Wahrheit vergreift. Aber immer wieder wird Gott reinigen, was Menschen verunreinigt haben. Immer wieder wird die ewige Wahrheit selbst sich offenbaren. Immer wieder wird das Licht der Wahrheit erstrahlen denen, die guten Willens sich seinem Liebestrahl öffnen. Amen.